Dazu berichtet der 72-jährige Freund Zelter dem rekonvaleszenten Goethe, der noch eben am Rande des Grabes stand, von den verwünschten Theaterballetten und dem kleinen Opernzeug seiner ersten Sängerin, dem angenehmen Mädchen mit schönster Stimme, unverwüstlicher Lust, Folgsamkeit und Keckheit und von zwei Wiener Tänzerinnen, ausgezeichnet durch Wohlgestalt, Leichtigkeit und Anmut in den wunderlichsten Sprüngen und Stellungen und so weiter und so weiter, im lüsternsten und leichtfertigsten Stile. An solchen Nachrichten tröstete sich der greise Dichter über den Verlust seines einzigen Sohnes. Denn Zelter war sein intimster Vertrauter und wusste, womit er aufzuheitern war. Ein späterer Brief Goethes vom 8. Juli 1831 bezeugt, dass Zelter das Richtige getroffen und dass das wollüstige Bild einer Danae noch jetzt den alten Götterverehrer in das höchste Entzücken versetzte. Der Alte von Weimar, Seite 149 und folgende, Seite 151, 192 und 202. Das ist Goethe in jesuitischer Darstellung. Übrigens muss ich Jesuiten Baumgartner gegen sich selbst, das heißt gegen das, was er über Goethe und die übrigen Klassiker veröffentlicht hat, etwas in Schutz nehmen. So ganz seine innerste Meinung sind die wüsten Urteile denn doch nicht. Baumgartners nicht zu leugnendes poetisches Talent hatte ihn zu wesentlich höherer Auffassung des Alten von Weimar geführt, und er hatte die Auffassung auch niedergeschrieben, veröffentlichen musste er aber eine andere, diejenige, welche die Ordenszensur ihm vorschrieb. Im Jahre 1887, nach Vollendung meiner theologischen Studien in Dittenhall, wurde ich als Schriftsteller nach Exarten versetzt, wo damals die Redaktion der Stimmen aus Maria Laach war. Hauptredakteur und zugleich Vizerektor des ganzen Hauses war der Jesuit Jakob Fäh. Fäh erzählte mir nun eines Tages, die Zensur habe gefunden, dass Baumgartner mit einem viel zu günstigen Gesamturteil über Goethe seine Monographie geschlossen habe. Das Manuskript sei ihm zurückgesandt worden. Baumgartner war damals im Kollegium zu Blühenbeck. Mit dem Bedeuten, das Urteil über Goethe müsse nach der ungünstigen Seite hin wesentlich umgestaltet werden. Ich fragte erstaunt, wird denn Baumgartner das tun? Fäh antwortete, aber selbstverständlich. Und er tat's. Das Vorkommnis zeigt ein Doppeltes: den Hass des Jesuitenordens gegen Goethe und die Macht jesuitischer Zensur und jesuitischen Gehorsams. Nicht umsonst sagen die Ordenssatzungen: Alles, was uns befohlen wird, sollen wir für gerecht halten. Jede entgegenstehende Meinung und Ansicht sollen wir in einem gewissen blinden Gehorsam verleugnen, und zwar soll dies geschehen in Bezug auf alles, was vom Oberen angeordnet wird, wo nicht definiert werden kann, dass irgendeine Art von Sünde vorliegt. Wer sich Gott ganz darbringen will, muss außer dem Willen auch den Verstand opfern, so dass er nicht nur dasselbe will, sondern auch dasselbe denkt wie der Obere und sein Urteil dem des Oberen unterwirft. Zweitens, die philosophischen und theologischen Studien. In sich und richtig aufgefasst sind Philosophie und Theologie getrennte, selbstständige Wissenschaften. Soweit man bei der Theologie, auch bei evangelischer, überhaupt von Wissenschaft sprechen kann, was ich in nur sehr beschränktem Maße zugebe. Philosophie, jesuitisch aufgefasst, ist aber ganz und gar abhängig von Theologie, ja, sie ist ihre Magd und Dienerin. Die Philosophieprofessoren, bestimmt der 8. Kanon der 3. Generalkongregation, sollen die Philosophie so lehren, dass sie sie zur Magd und Dienerin der echten scholastischen Theologie, die unsere Satzungen uns anempfehlen, machen. Deshalb behandle ich Philosophie und Theologie des Jesuitenordens im selben Abschnitte. Da ich die Stellung des Jesuitenordens zur Wissenschaft im Allgemeinen im nächstfolgenden Abschnitte behandle, so spreche ich hier nur von jenem Geiste, der über den spezifisch jesuitischen Studien lagert. Was die Philosophie angeht, so sei zunächst auf dasjenige verwiesen, was ich schon im ersten Teile aus den Ordenssatzungen, aus der Studienordnung und aus den Dekreten der Generalkongregationen mitgeteilt habe, über den grundsätzlichen Standpunkt, den der Jesuitenorden in der Philosophie einnimmt. Unentwegtes Festhalten, aufs Neue feierlich ausgesprochen im Jahre 1883, am peripatischen System des Aristoteles, der 322 vor Christus gestorben ist. Unter teilweiser Anwendung dieses Systems sogar auf Fragen der Naturwissenschaft und unter Erneuerung von Beschlüssen, die von Generalkongregationen des Ordens im 18. Jahrhundert, 1706 und 1751, zugunsten des aristotelischen Systems gefasst worden sind. Sehr charakteristisch ist die Begründung des Festhaltens an Aristoteles. Deshalb ist dieser Philosophie anzuhangen, weil sie der Theologie nützlicher ist. Von diesem aristotelischen Standpunkt aus ist es selbstverständlich, dass die gesamte neuere Philosophie arg vernachlässigt wird. In dürftigen Thesen werden Geister des Descartes, Leibniz, Spinoza, Kant, Hegel, Fichte, Schelling, Schopenhauer, E. von Hartmann und so weiter abgetan. Ein paar Syllogismen und ein Kant, ein Descartes und so weiter liegt besiegt am Boden. Besonders lebhaft steigt gerade hier das schon in der Einleitung ausgedrückte Bedauern in mir auf, bei meinem Austritt aus dem Orden alle schriftlichen Aufzeichnungen zurückgelassen zu haben. Aus den Kodizes der jesuitischen Studienzeit hätte ich ein anschauliches und lehrreiches Bild entwerfen können von der Behandlungsweise, die der neuzeitlichen Philosophie im philosophischen Bildungsgange des modernen Jesuiten zuteil wird. Die Werke der neueren Philosophen bekamen wir nicht in die Hand. Das Wenige, was unsere Kodizes über sie brachten, bildete für uns den Gesamtinhalt ihrer Veröffentlichungen. In den uns zur Verfügung stehenden Handbibliotheken standen ausschließlich jesuitische Autoren. Es geht hier, wie bei der Frömmigkeit und Askese des Ordens, Jesuiten, Jesuiten, Jesuiten und nichts als Jesuiten. Beschämung und Empörung erfassen mich, wenn ich daran zurückdenke, dass ich als 30-jähriger Mensch mich mit den schlecht gekochten Bettelsuppen gutgläubig zufrieden gab, die der Orden mir als Extrakt der Denkarbeit jener großen Geister vorsetzte. Zumal Kant wurde in einer alles übersteigernden Oberflächlichkeit behandelt. Den großen Mann lernte ich erst kennen, als ich im Jahre 1888 vom Jesuitenorden geschickt in Berlin weilte. Dort, frei von polizeilicher Aufsicht, vertiefte ich mich in ihn. Er wurde mein hauptsächlichster Befreier, der mein Inneres weitete und meine Gedanken neue, ungekannte Horizonte eröffnete. Wie habe ich ihm nicht Abbitte geleistet, dass ich als Jesuitenscholastiker so armselig von ihm gedacht hatte? Aber meine Schuld war es ja nicht.